Abschnitt 2 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Nacht. Eine junge Stimme sang in der Ferne vom Dorfe durch die Nacht. O tiefe Nacht, der Groll schlief ein, im Grund die Welt ist aufgetan, uns Sternlein lacht. Du dunkler Wanderer Schattenmund, weck alle Träume aus dem Grund und Auge, blicke hoch. Wenn sacht der goldne Reigen lacht und lacht, streif mich du, dunkler Schatten du, reich mir den Glanz der Tiefe du und kühl mir meinen heißen Mund. Hier verklang das Lied und schwieg. Die Welt war eine hohe, klare Dunkelnacht und ein Reigen diamantener Sterne, eines ewigen Abgrundes voller Frieden und Stummheit, in dem die heimlichen Lichter die süße Sprache der Liebenden sprachen, die stumme Sprache. Nacht lag in den Winterfeldern, leise trieb der Atem des Unsichtbaren, mit welken Blättern noch sein Spiel, und ein Wanderer, wie ein Schatten, glitt, nicht kenntlich von Ort zu Ort. In den Dorfstraßen war es stumm. Die kleinen Lichter aus den Hütten gaben ein Schimmern auf den Weg. Dort saß man im Engen und sann vor sich hin. Nur manchmal fuhr ein Hund in die Kette und machte einen Lärmschrecken in die Nachtstille. Dann hörte man eine Türe sich einsam auftun und hörte eine Stimme fragen. Aber der Wanderer war wie der Wind. Er glitt leicht, fegte um, pfiff und johlte und war weiter. Und die Menschenstimme fragte vergebens. Nur die Strohhalme hoben sich im Laternenschein und blinkten und rieselten einen Augenblick, ehe es wieder stumme Nacht war und der Hund grollend in die Hütte kroch, ein wenig noch sich grauend und mit der Kette klirrend. Fern am Himmel zuckten dann und wann fallende Sterne. Es war ein weites, stummes Schauspiel. Im weichen Bogen glitten die schimmernden Lichter lautlos durch die Nacht. Eine Nacht wie ein tiefes Meer, durchsichtig bis zum Grunde. Eine Nacht, aus der die Gründe schienen, wie eine schwebende Hülle, die das Blenden der Tiefe dem Menschenauge verbirgt, um es nicht mit dem letzten Glanze zu verderben. Aus jedem Stern brach es, wie ein unermessliches, nie sich genug tun können im Leuchteschein. Die Stadt kam, der Ratsturm ragte in die Nacht, das Zifferblatt der Uhr konnte wie ein Mond scheinen und harsche Glockenklänge mahnten feierlich an den Gang der Stunden. Ein paar angesehene Ratsmänner stiegen aus dem Keller die Stufen herauf und der Nachtwächter grüßte ehrerbietig mit dem Spieße. Der Wanderer huschte durch die Stadtstraßen, in denen die erstarrten Rinnensaale leise blinkten. Es war alles eingeschlafen sonst und ruhte, wie Ameisen im Winterbau, erstarrt und eingesunken in der Enge. Einer der Ratsmänner blieb stehen, wie angerührt. Er blickte sich um. Es hatte ihn wie ein Schatten gestreift. Er ließ die Stimme der Rede sinken und sah dann über sich, dass er vergaß, wovon er gesprochen. Er wusste einen Augenblick nicht, wo er war, weil sein Auge in den Sternen hing und wieder ein helles Schimmern im blauen Nachtgrund zum Horizonte glitt. aber der Wanderer war nicht mehr um ihn, als sein Blick zurückkehrte aus der Tiefe, bis dann auch die beiden in der Enge der Häuser verschwanden. Draußen vor der Stadt ein weites Buchengehölz. Der Spiegel des Teiches lag blank, und drinnen dämmerten Sterne, zum Einsinken ladend. Es wehte und knisterte. Die dürren Blätter, die an den Jungbuchen noch gehangen, machte der Frost beben und jagte sie herab. Sie trieben um. Und ein Fuchs schlich hinaus, die Rute schleifend, weil die Sterne in jedem Erddiamanten widerschienen, gab es da ein einsames, nie endendes Flimmern um ihn. Der Wanderer mochte der Schatten sein, der im Schnee saß wie ein Block, am Spiegel, so blank mit der Welt im Grunde. Auch der Fuchs blickte scheu und umging den Schatten, aber es rührte sich nichts. Lautlos wob sich die Welt in den eisigen Wassergrund, wob sich das Licht in jeden Kristall, wob sich das unermessliche Flinkern in das Auge des Schleichenden. Lautlos ragte der Schatten, wie ein Unerkanntes, das kaum noch wagte zu flüstern. Dann sprang und grollte das Eis, ein dumpfes Fernes klang wie geborsten. Es war ein erdröhnender Erdenton. Ein flüchtiges Erschrecken ging aus davon. Ein Nachtvogel irrte in der dunkelklaren Nachtluft und gab einen scharfen Klagelaut, weil ihn der Schrecken angerührt. Er irrte und fand lange nicht die Stätte wieder. Der Himmel spannte sich in ewiger Ruhe dort am dunklen Spiegel. In den Dörfern lagen keine Fensterscheine mehr auf dem Wege. Die spinnenden Hände ruhten längst. Die Lichter in der Enge waren eins nach dem anderen erloschen. Die Nasen ragten aus schweren, vollen Betten in Tiefdunkel. Das Vieh in Laubstreu auf der Stalldiele, in der Finsternis, streckte alle Viere von sich. Und in den Stadtstraßen lehnte der Nachtwächter in einer Türnische und wusste nicht mehr, ob er wachte oder schlief. Die Eiligen, die die Stadtlampen gelöscht, waren längst verschwunden. Die langen Häuserschatten schnitten in die silbrige Fläche des Ratsplatzes. Alles schien wie verzaubert. Der volle Mond der Ratsuhr schlug schrill die Stunden, ohne gehört zu werden. Schrill und hart fiel es in die einsame Nachtstille. Und die Buchen am Teiche draußen vor der Stadt standen ganz starr, ein Hauch wie im Traume. Der Wanderer war gebunden und atmete nicht. Er hockte am Spiegel, nur manchmal ein leises Aufbeben noch und dann in sich versinken. Hoch und weit in Nachtwelt die Sterne, die nicht aufhörten zu blinken und glitten wie an goldenen Fäden. Sonst alles stumm und starr und nur noch wie verzaubert sich regend. Bis dann endlich ein Schein langsam aus dem Abgrund kam, immer tiefer, ein Feuerhauch, und der Block am Teiche wie ein Stein schien. Die Äste knisterten im Morgenwind. Die Welt wurde enger und enger, klein und nahe. Die große Nacht mit ihren Lichtgründen tat langsam stumm ihr schönes blaues Auge zu. Dann kam die blitzende Morgensonne über den Himmel, die Millionen Sonnen der Nacht verdunkelnd. Dann kamen die kleinen Menschen, und die kleinen Vögel zwitscherten um die Fenster der Mildtätigen und suchten die kleinen Körner. Dann war Leben in den Straßen, dann ging und jagte es von Auge zu Auge, von Hand zu Hand, von Ort zu Ort. Aber der Wanderer der Nacht hatte auch dich angerührt. Ende von Abschnitt 2.